Lügen kommt gegen die Hunden gekämpft. Ich kämpfe in Leipzig, hab mich gegen die Antifa gestemmt. Ich kämpfe in Hamburg, hab den schwarzen Block gekämpft. Ich blieb in meinem Katar, doch die rote Pest muss ungebremst. Alles für Deutschland, alles für Deutschland, alles für Deutschland. Alles für Deutschland. Alles für Deutschland. Alles für Deutschland.